Erster, wer hat unserer Botschaft geglaubt? Wer hat die Macht Jahwes gesehen? Zweiter, er wuchs wie eine Pflanze aus trockenem Boden. Er sah nicht besonders aus. Er hatte keine Schönheit, die uns gefallen hätte. Dritter, die Menschen verachteten ihn und ließen ihn allein. Er kannte viel Leid und Krankheit. Man sah ihn nicht an. Wir hielten ihn für unwichtig. Vierter, er trug unsere Krankheiten und Schmerzen. Wir dachten, Gott bestrafte ihn. Wir dachten, Gott schlug und quälte ihn. Fünfter, aber er wurde wegen unserer Fehler verletzt. Er wurde wegen unserer Sünden zerbrochen. Er trug die Strafe, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden wurden wir geheilt. Sechster, wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder ging seinen eigenen Weg. Aber Jahwe legte unsere Schuld auf ihn. Siebter, man behandelte ihn schlecht. Aber er widersprach nicht. Er öffnete seinen Mund nicht. Er war wie ein Lamm, das man zur Schlachtung führt. Er war wie ein Schaf, das still ist, wenn man es schert. Achter, man nahm ihn weg durch Gewalt und Gericht. Wer von seinen Leuten dachte darüber nach? Er wurde aus dem Land der Lebenden genommen. Er starb wegen der Sünden meines Volkes. Neunter, man gab ihm ein Grab bei den schlechten Menschen. Er starb mit den Übeltätern. Aber er hatte nichts Böses getan. Er hatte keine Lügen gesagt. Zehnter, aber Jahwe wollte, dass er leidet. Wenn er sein Leben als Opfer gibt, wird er Kinder haben. Er wird lange leben. Jahwes Plan wird durch ihn gelingen. Elfter, nach seinem Leid wird er zufrieden sein. Mein Diener ist gerecht. Er wird vielen Menschen helfen, gerecht zu werden. Er wird ihre Sünden auf sich nehmen. Zwölfter, darum gebe ich ihm einen großen Anteil. Er wird mit vielen Menschen teilen. Er gab sein Leben in den Tod. Er wurde zu den Sündern gezählt. Er trug die Sünden vieler. Er bat für die Sünder.